5, 4, 3, 2, 1, 0. Sauerei, hier ist doch Anarchie! Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend, ihr hört Radio A. Heute ist der 13.02.2022. So ungefähr um 18 Uhr. Ist das nicht der Fall? Hört ihr eine Wiederholung oder hört euch die Sendung vielleicht von unserem Blog aus an? Genau. Dieses Mal haben wir im Endeffekt zwei Themen, ein regionales und ein überregionales. Im regionalen geht es um eine versuchte Intervention bei einer sogenannten Corona-Demo bzw. Spaziergang hier in Karlsruhe am 5.2. Da habe ich eine Aktivistin getroffen, die wir ein bisschen über ihre Beweggründe und über die Aktion an sich und ihre eigene Kritik an den Maßnahmen etwas erzählen wird. Im überregionalen Teil haben wir zwei Interviews mit der anarchistischen Föderation ERA. Das ist eine anarchistische Föderation aus Afghanistan und Iran. Im ersten Interview, das haben unsere Kolleginnen vom A-Radio Berlin übersetzt. Und da geht es viel um den Iran und die Aufstände, die dort letztes Jahr, also vorm Sommer, stattgefunden haben. Genau, und im zweiten Interview, das hat die Annika angeleiert, also Annika Anarchismus in Karlsruhe hat im Sommer letzten Jahres der Föderation Fragen zugesandt zu dem Thema Truppenabzug der westlichen Mächte und die da direkt darauf folgende Machtübernahme der Taliban. Also darum wird es gehen und was das für Auswirkungen für die Menschen vor Ort hat. Leider ist beides schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, es ist gerade wichtig, solche Themen immer mal wieder zu bringen, gerade weil zum Beispiel Afghanistan und das Drama, was sich dort abspielt, nicht mehr medial so präsent ist, aber die Leute vor Ort eigentlich immer noch Hilfe brauchen. Genau. Zum Abschluss, wenn wir noch Zeit haben, werde ich euch vielleicht noch ein paar wichtige Termine, also zumindest empfinde ich sie als wichtig bzw. interessante Termine, kundtun. Genau. Und damit wünsche ich euch jetzt erstmal eine interessante Sendung. Wir spielen Musik und dann geht's los. Nachrichten gefüllt mit einer Realität, die man eigentlich an den Epochen zuordnet, schichtübergreifendes Phänomen. Keine klaren Muster sind mehr zu erkennen. Es brennt in Gemeinden, es brennt am Stadtring. Sie wollen vertreiben, sie fangen laut an zu singen. Alle Fremden sollen endlich verschwinden und gleichzeitig fangen sie an, die ersten Mollys zu zünden. Direkt daneben sieht man Leute stehen, die nicht nur zuschauen und sich nicht regen, sondern bejubeln, was sie da sehen. Und obwohl Häuser brennen, schweigen sie recht. Wir schweigen nicht mehr mit. Jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Ja, jetzt ist Schluss! immer vereint. Das ist bitterer Alltag in jedem Bereich. Durch Hetze machen Angst und Panik sich breit. Proteste verteufeln das Fremde zum Feind. Ein Mensch ist verbrannt bei lebendigem Leib. In der Zelle gefesselt, die Täter sind frei. Rechter Terror und Mord, der Verfassungsschutz schweigt. Wie viel muss noch passieren? Hetze, Schluss! Wir schweigen nicht mehr mit. Halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, unser regionales Thema dieses Mal geht um eine Intervention auf einen sogenannten Corona-Spaziergang oder Hygienedemo oder wie auch immer man das nennen will, in Karlsruhe am 5.2. Genau, und zwar hat sich da eine Gruppe von Menschen dazu geäußert, kritisch, und hat dort versucht, die Leute auf der Demo zumindest inhaltlich zu stören. Wie wir wissen, natürlich, wir haben uns ja auch schon länger beschäftigt, tut sich die Linke bzw. radikale Linke in Deutschland zumindest ziemlich schwer, da eine klare eigene Kritik an den Corona-Maßnahmen zu formulieren. Es wurde versucht, haben wir ja auch drüber geredet, Zero-Covid zum Beispiel. Genau. In anderen Staaten sieht es anders aus. Da gibt es erfolgreichere Versuche von linker Seite, aber natürlich auch von rechter Seite. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, da diese Truck-Demos in Kanada, die wohl auch eher einen stark rechten Drive haben, nenne ich es jetzt mal. Ja, trotzdem finden wir es gut, dass sich da jetzt versucht wird, zumindest jetzt mal direkt was an diese Demos heranzutragen und die nicht einfach unkommentiert zu lassen, hört man ja jetzt auch in Deutschland, dass das da immer wieder mal mehr, mal weniger zu Gegenaktionen kommt, was ja erstmal begrüßenswert ist. Leider ist es natürlich so, dass dann oft das Außenbild so ist, so ja, das ist halt, es sind halt die Schutztruppen der Bundesregierung, die alles gut finden, was die Regierung so macht. Das wird leider oft so dargestellt, ist wahrscheinlich auch oft so. Ja, soweit ich mitbekommen habe, war das bei der Aktion in Karlsruhe nicht so. Es wurde zwar medial jetzt nicht aufgenommen, dass es da Gegenproteste gab. Aber diese Gegenproteste haben sich meines Wissens schon ganz klar auch gegen unsinnige Corona-Maßnahmen gewendet, auch wenn die Menschen, wie wir im Interview hören, natürlich auch gegen die Impfpflicht sind, aber ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen eher die soziale Frage betrifft, beziehungsweise dass auch kritisch gesehen wird, dass es natürlich mit einigen Listen, die da angefertigt werden, natürlich auch eine Überwachung der Bevölkerung, natürlich also einer Überwachung Tür und Tor geöffnet werden, weil wie wir wissen, werden erstmal irgendwelche repressiven Maßnahmen irgendwie festgelegt, werden die meistens nicht freiwillig wieder zurückgenommen, auch wenn sie nur vielleicht temporär gedacht waren. Ja, aber bevor ich jetzt mich da zu sehr in die Thematik reinsteigere und mal wieder ein großes Blabla mache, würde ich sagen, spiel mir kurz Musik und dann geht's zum Interview. Musik mit rauen Männern, Gesang von richtig harten Typen, so mit Tattoos und ganz kurzen Haaren. Und die singen dann so, wie schlecht es uns so geht. Und dass es doch so mit uns echt nicht weitergeht. Die Gründe weiß ich nicht, die sind zu kompliziert. Das steht im Internet, doch das schau ich doch nie. Ich hab ja nicht studiert. Und weil ich das da mit der ganzen Politik ja sowieso nicht richtig auf die Reihe krieg, bin ich unpolitisch, denn ich hab Scheiße im Schädel. Unpolitisch, genauso blöd ist auch mein Mädel. Unpolitisch, und vielleicht ein bisschen Patriot, doch garantiert ein riesengroßer Vollidiot. Ja, garantiert ein riesengroßer Vollidiot. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Kumpel sind genauso blöd wie ich. Zusammen sind wir cool, wenn wir zusammen zum Fanparty machen gehen. Okay, ein paar von denen sind auch etwas rechts. Doch eigentlich find ich das gar nicht mal so schlecht. Denn hier sind eh zu viele Asylanten da und die nehmen uns alle unsere Orbit weg. Das hat mir einer gesagt. So ganz hab ich das zwar nicht ganz kapiert. Denn das mit Politik ist mir zu kompliziert. Ich bin unpolitisch, denn ich hab Luft in der Birne. Unpolitisch, bin stolz auf meine Bildungsferne. Unpolitisch, doch ich häng gern mit Rechten rum, damit ein jeder sieht, auch ich bin super dumm. Ja, unpolitisch, hirnbeschränkt und mega dumm. Wir sind unpolitisch, uns hat man ins Gehirn geschissen. Unpolitisch, wir haben keinen Plan und auch kein Wissen. Unpolitisch, erklären hat bei uns keinen Zweck. Und unsere Blödheit nützt allein dem braunen Dreck. Weil unpolitisch sein heißt nur, dass ich nix check. Wir sind unpolitisch, uns hat man ins Gehirn geschissen. Unpolitisch, wir haben keinen Plan und auch kein Wissen. Unpolitisch, erklären hat bei uns kein Zweck. Und unsere Blödheit nutzt allein den braunen Dreck. Weil unpolitisch sein heißt nur, dass man nix checkt. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Ja, am Samstag, den 5.2. war ja mal wieder einen großen Spaziergang von den Corona-Rebellen in Karlsruhe. Also die nennt sich ja speziell nicht QuerdenkerInnen, sondern halt Corona-Rebellen, soviel ich weiß. Natürlich gab es dann auch direkt am Montag darauf wieder eine Kundgebung, aber soviel ich weiß, hat sich an diesem Samstag auf jeden Fall gab es Gegenproteste. Und dazu habe ich jemand eingeladen. Die Person war auch vor Ort, soviel ich weiß, und möchte uns ein bisschen über diese Aktion erzählen. Hallo, danke, dass du da bist. Hallo, guten Tag. Ja, also du warst ja jetzt da und so wie ich dich einschätze, wolltest du nicht mit diesen Menschen zusammen demonstrieren, warst aber vor Ort. Was ist denn deine Kritik an dieser Bewegung? Genau, also ich war am Samstag dort und ich wollte natürlich nicht mit diesen Leuten gemeinsam im Schulterschluss spazieren gehen, sondern eigentlich deren Bewegung stören. Warum wollte ich die stören und auch gemeinsam mit ein paar anderen Leuten zusammen? Also ich war jetzt nicht ganz alleine. Es geht einfach darum, dass diese Leute für sich Freiheiten in Anspruch nehmen möchten, die sie anderen nicht zugestehen. Und erstens, also das wäre so mal ein inhaltlicher Kritikpunkt, sie wollen einfach ihre eigenen Rechte durchsetzen, ganz egal, ob es anderen dadurch schlechter geht, also ob sie damit anderen schaden. Und außerdem laufen sie natürlich gemeinschaftlich mit Rechten, mit Antisemiten, mit Rassisten. Also das geht einfach nicht. Wenn man Staatskritik hat, wenn man Maßnahmen kritisieren möchte, kann man das tun. Aber bestimmt nicht gemeinsam mit solchen Menschen. Genau, was ich da vielleicht noch dran ergänzen würde, es ist ja auch wichtig, eine Maßnahmenkritik zu bringen. Da läuft ja einiges schief irgendwie. Wir sind jetzt im dritten Jahr bald, oder wir sind ja jetzt im dritten Jahr von der Pandemie. Und ziemlich einfache Geschichten wurden nicht umgesetzt, so wie man das, also zum Beispiel das PCR-Test einfach jetzt kosten, dass bestimmte Testpflichten und so weg waren. Also es wurde sich nur auf die Ungeimpften konzentriert, dass die ja so böse und an allem schuld sind, aber dass zum Beispiel das Krankenhaussystem, also Gesundheitssystem kaputt gespart wurde, darüber spricht niemand. Und meine Kritik wäre nämlich genau an den Leuten so, wo waren sie denn da, also wo sind sie denn, wenn dann Sozialleistungen gekürzt werden und so weiter und so fort, was da zeigt, es geht halt einfach nur um so einen bürgerlichen Freiheitsbegriff, also eine individuelle Freiheit. Ich will halt ganz normal so wie immer mein Leben führen und jetzt trifft es halt mal eine bestimmte Schicht und jetzt sind sie halt beleidigt und anstatt da ein System zu kritisieren, werden halt Personengruppen verantwortlich gemacht, was halt bis hin zu Verschwörungstheorien, wie du ja auch angesprochen hast, die meistens auch eine antisemitische Komponente haben. Entschuldigung, dass ich jetzt da auch mal ein bisschen noch so Inhalt von mir oder Kritikpunkte von mir damit reingebracht habe. Genau. Ja, also jetzt vielleicht nochmal zu dem Tag an sich. Also du warst ja dann da. Was hast du gemacht? Was für Reaktionen hat es ausgelöst? Ja, also ich habe mich einfach mit einem Schild, was gar nicht so stark provokant war, in die Fußgängerzone gestellt und einfach diese 2000 Menschen an mir vorbeiziehen lassen. Ich war ganz schön schockiert darüber, dass ein Demozug, der unter dem Motto Meinungsfreiheit angemeldet wurde, so reagiert hat auf mich als Einzelperson mit einem Schild in der Hand. Also es wurde mir aus der Hand geschlagen, ich wurde geschubst, ich wurde beleidigt, ich wurde angeschrien. Wenn jetzt nicht die Polizei in der Nähe gestanden hätte, weiß ich nicht, was die Menschen gemacht hätten teilweise. Also es waren, man kann natürlich sagen, es waren nur Einzelpersonen, aber 20 Einzelpersonen ist einfach zu viel in so einer Demo, die dann sich derart getriggert fühlen von einem Schild, dass sie gleich zu Maßnahmen greifen, statt einfach vorbeizulaufen. Das ist auf jeden Fall kein normales Verhalten und schon gar nicht für jemanden, der bei einer Demo mitläuft, unter dem Motto Meinungsfreiheit. Also wie man sich da derart schnell provoziert fühlt und dann gleich zu so körperlichen Tätigkeiten greift oder zu Beleidigungen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe mit den Menschen nicht gesprochen, ich habe immer an den Horizont geguckt, weil ich schon gemerkt habe, wenn ich die auch nur in die Augen anschaue, werden sie noch wütender. Wenn sie mich bedrängt haben, bin ich ein paar Schritte vor oder zurückgegangen, habe mein Schild wieder aufgesammelt, wieder hochgehalten. Aber es war eine sehr unangenehme Situation und es ist beängstigend, dass das einfach möglich ist. Also diese 2000 Menschen blockieren die ganze Stadt. Alle anderen Leute sind von den Bürgersteigen verschwunden, es war wie ausgestorben ansonsten. Und diese Leute gehen einfach durch die Stadt und können irgendjemanden beleidigen und es passiert nichts. Genau, das ist einfach ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, das denke ich mir. Weißt du, inwieweit die anderen Leute, du hast ja auch erwähnt, es waren mehrere oder ein paar Leute, die sich so an zu kleineren Aktionen beteiligt haben. Hast du da was mitgekriegt, wie es denen ergangen ist? Ja, also soweit ich weiß, sie haben auch versucht, auf die eine oder andere Art diese ganze Demonstration zu stören oder auch diesen Einzelpersonen einfach vor Augen zu halten, mit wem sie dort gemeinsam spazieren gehen. Soweit ich weiß, kam da keine vernünftige Reaktion, also dass irgendjemand gesagt hätte, oh Mann, ihr habt recht, wir laufen ja hier mit Nazis, ist vielleicht doch nicht so cool, sondern es kam, wenn, dann eher Aggression und Widerstand. Also die Leute, deren Meinung wollte man nicht hören. Ja. Du hast ja schon angedeutet, dass eure Aktionen auch sehr provoziert haben. Und normalerweise kennt man das ja auch so, oder es wurde schon von solchen Situationen berichtet, dass dann die Polizei gebeten wurde, Störer, Störerinnen der Demo zu entfernen. Dass die Polizei die Menschen rausholt. Wie ist so dein Eindruck von der Polizei an dem Tag? Ja, also ich hatte erst Bedenken, als ich meinen Rucksack aufgemacht habe und allein in dieser Fußgängerzone stand und dann diese 2000 Menschen auf mich zukamen, angeführt von so 6 Polizistinnen, dachte ich erst, okay, die werden mich wahrscheinlich jetzt bitten, da wegzugehen, weil ich schon auf 1,5 Meter nah an dieser Masse stand. Aber sie haben das Schild gesehen, haben sogar gelächelt teilweise und sind einfach vorbeigegangen. Und soweit ich weiß, haben sie auch die anderen Personen, die Querdenkenden oder Rebellinnen gestört haben, auch nicht entfernt, obwohl sie darum gebeten wurden. Also ich muss sagen, ich glaube, die Polizei hat sich diesmal gut verhalten. Ja, ich glaube, die sind ja auch jetzt langsam ein bisschen angepisst von den Leuten. Kann ich verstehen. Und wenn sie auch mal was Sinnvolles machen, die Polizei oder und Leute wie uns halt auch mal protestieren lassen, ohne gleich pumpig zu werden, ist ja auch ganz nett. Ja, vielleicht zum Abschluss, kannst du vielleicht so ein Fazit geben, so wie gelungen du das fandest oder wie sinnvoll du das fandest, da probieren zu intervenieren. Langsam kriegt man ja zum Glück mit, dass so deutschlandweit halt auch Menschen leider halt auch sehr spät so eigene Kritik formulieren oder und die an die Querdenkenbewegung herantragen, also konfrontativ, also zum Beispiel Impfpatente freigeben, was wahrscheinlich auch die Leute auf den Spaziergängen sehr provoziert irgendwie. Also da scheint es ja jetzt langsam mehr Gegenproteste zu geben oder eigene Kritik an den Maßnahmen. Wie schätzt du das ein? So macht es da Sinn irgendwie? Oder und wenn, in welche Richtung macht es Sinn, da gegen diese Demos vorzugehen? Ja. Also ich glaube, es würde Sinn machen, eine Gegenangebot zu machen, also eine Demonstration, die auch staatliche Maßnahmen kritisiert, die auch die Impfpflicht zum Beispiel kritisiert, aber wo ganz klar Rechte und Antisemitinnen, Rassisten, alle diese menschenverachtenden Gruppierungen ausgeschlossen sind. Wenn man so ein Gegenangebot machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass manche, aber ich denke nach diesen Erfahrungen vom Samstag nur wenige, auch sich einer anderen Demo anschließen würden. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass diese Leute sich dort gefunden haben. Also die vereint irgendwie der Hass auf irgendwas. Die sind nicht rational unterwegs. Die sehen überall Verschwörungen. Die haben keine Probleme damit, wenn Nazis mit ihnen laufen. Und da niemand widerspricht und die das sogar so runterspielen und so weiter, sie aber das alles wissen, glaube ich schon, dass die diese Gruppierung an sich schon nicht mehr so gut aufzubrechen ist. Das Einzige, was man weiter versuchen kann, ist, sie zu stören, ist, sie zu spalten, irgendwie in diese Richtung. Aber die vernünftigen Ränder abfischen, kann ich mir ganz schwer vorstellen, nach dem, was ich da am Samstag gesehen habe. Okay. Und wie war so deine Einschätzung? Kann man an den Aktionen aufbauen oder denkst du, dass da komplett was anderes probiert werden muss? Muss da auch nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, ich glaube, die Aktionen sollten ausgebaut werden. Sie hatten den gewünschten Erfolg. Die Leute waren gestört, die Leute sind aggressiv geworden, aus sich herausgegangen, haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Und wenn das jetzt noch an mehreren Stellen und nicht nur bei mir so gewesen wäre, dann ja, es eskaliert dann an diesen Stellen, aber vielleicht braucht es das, um zu zeigen, was da eigentlich für Menschen unterwegs sind. Dass es eben keine friedlichen Leute sind. Man kann das ja auch mit bestimmten Sicherheitsmaßnahmen auch irgendwie so hinkriegen, dass man da nicht unbedingt um sein körperliches Wohl sich Sorgen machen muss, denke ich. Genau. Genau. Ja, zum Beispiel eben in der Nähe der Polizei stehen, was scheinbar bei diesen Aktionsformen jetzt gerade mal sinnvoll wäre. Oder auf jeden Fall, ja, sich andere Sachen einfallen lassen. Da gibt es ja einige. Da danke ich dir auf jeden Fall für deine Eindrücke und dass du so mutig warst, dich an den Aktionen zu beteiligen. Ich glaube, das ist zwar zu spät, aber sinnvoll und wichtig, sich dazu zu verhalten. Ich danke dir. Tschüss. Die meisten der scheiß Nazis leben in Sachsen. Und die anderen, die da wohnen, lassen wir nicht alleine. Denn im Osten, da brennen wieder Flüchtlingsheime. Da muss man noch was machen, da muss man noch was tun. Anstatt sich nur zu Hause vom Computer auszuruhen. Steigt in eure Autos oder steigt in einen zu. Denn sie brauchen noch viel mehr als einen Schuss vor den Bug. Denn in Dörfern, die man nie gehört, man ist man wieder wer. Sie gehen wieder auf die Straße, um zu demonstrieren. Dass sie wieder gar nichts kapieren. Der Staat überfordert, Sachsen kapituliert. Brand in Salzhemmendorf, was ist da nur passiert? Ihr seid nicht das Volk, ihr seid nur Terroristen. Geistig behinderte Neofaschisten. Nie wieder. Yes! Es gibt doch nur 0,2% Moslems in Sachsen. Ist mir egal, wie viel das sind, aber das sind schon 0,2 zu viel. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Nun kommen wir im Folgenden zu dem Thema die Fédération Anarchisme ERA, also die iranische und afghanische anarchistische Föderation. Dazu haben wir zwei leider nicht mehr so aktuelle Interviews. Und zwar eins, das am 11.07.2021 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und danach meines Wissens vom Anarchistischen Radio Berlin übersetzt wurde und wieder veröffentlicht wurde. Und ein Interview, das Annika, also Anarchismus in Karlsruhe, geführt hat, beziehungsweise hat Fragen an die Föderation geschickt, die sie im Dezember beantwortet zurückbekommen haben. Im ersten Interview, das geht um die Zeit vor der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan, wobei sich das zweite Interview direkt mit dem Thema des Truppenabzugs der NATO bzw. der alliierten Kräfte vor Ort, USA, Deutschland, Großbritannien und so weiter und so fort beschäftigt und der Machtergreifung der Taliban. Beide Interviews könnt ihr natürlich im ersten Fall nachhören unter aradio-berlin.org und das Annika-Interview könnt ihr nachlesen unter annika.noblogs.org. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! In Folge hört ihr die deutsche Übersetzung eines Interviews unserer Freunde von The Final Straw Radio aus dem Channel Zero Network mit einer Person der anarchistischen Föderation Anarchism ERA zu der Situation im Iran und in Afghanistan in den letzten 1,5 Jahren. Das Originalinterview wurde am 11.07.2021 veröffentlicht. Seither ist der Krieg in Afghanistan weit fortgeschritten. Im Interview geht es im Besonderen auch um die aktuelle Situation von Genossinnen vor Ort. Wie im Interview erzählt wird, hat die Föderation Anarchism ERA eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die Leute dort zu unterstützen. Den Link dazu sowie zum Originalinterview findet ihr auf unserem Blog unter aradio-berlin.org. Würdest du dich bitte vorstellen, wie du es für richtig hältst, egal ob mit Namen, Pseudonym, Pronomen oder Zugehörigkeit? Hallo, mein Name ist Ayanam. Ich spreche als Mitglied der Federation of Anarchism ERA und bin hauptsächlich für die englische Übersetzung und Kommunikation zuständig. Danke, dass ich hier sein darf. Thank you for having me. It's my pleasure. Sehr gerne, danke, dass du hier bist. Ich habe also letzten Januar mit Leuten von der Anarchistischen Union Afghanistans und Irans gesprochen. Seitdem habt ihr euren Namen in Federation of Anarchism ERA geändert. Könnt ihr erklären, was das bedeutet und ob es irgendwelche Veränderungen in der Struktur oder dem Zweck der Organisation gegeben hat? Wenn es dir nichts ausmacht, fange ich ein bisschen mit Geschichte an. Wir haben unseren primären Kern Ende 2009 gegründet. Davor hatten ein paar Leute ihre individuellen Blogs und ein paar Anarchisten waren im Ausland. Sie führten zuerst einen kollektiven Blog und nach 2009 begannen sie auf Facebook. Sie begannen ihren Kern außerhalb des Landes. Und das war wichtig, weil Anarchistinnen im Iran, wie jede andere Gruppe, die in Opposition zur iranischen Regierung steht, sehr schnell verfolgt werden. Es ist wirklich schwer für sie, sich gegenseitig zu finden. Es war also wichtig, einen Kern außerhalb des Landes zu haben, der nicht die gleiche Unterdrückung und Zensur erfährt wie die Leute im Iran. Außerdem können sich die Leute aus dem Iran an einem Ort versammeln, sich gegenseitig finden und anfangen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Danach kam die Reorganisation am Ende des Jahres 2013 durch die Schaffung der Anarchism Era Webseite. Davor gab es nur Blogs und Facebook-Gruppen. Aber 2013 erstellten wir unsere eigene Website und nannten sie Anarchism Era. Und nach und nach begannen Leute aus dem Iran, sich uns anzuschließen. Danach, 2015, schlossen sich uns Anarchistinnen aus Afghanistan an. Und 2018 hatten wir drei unabhängige Kerne. Eine aus Anarchistinnen aus Afghanistan und dem Iran im Ausland, eine Gruppe von Anarchistinnen im Iran und eine Gruppe von Anarchistinnen in Afghanistan. Mit diesen drei Kernen haben wir es geschafft, 2018 die Anarchistische Union Afghanistan und Iran zu gründen. Danach schlossen sich uns weitere einzelne Anarchistinnen aus dem Iran und Afghanistan an. Vor 2018 hatten wir auch Zusammenarbeit mit Leuten aus Marokko, aus dem Irak, mit einzelnen Anarchistinnen und anarchistischen Gruppen aus der ganzen Region. Bis 2020 wurde also deutlich, dass wir mehr Zusammenarbeit bekommen, mehr Leute von außerhalb Afghanistans und Irans, die sich uns anschließen wollen. Also dachten wir, wir sollten uns umorganisieren, noch einmal, und eine Föderation daraus machen. Wir nehmen Mitglieder aus der ganzen Welt auf, die gerne mit uns kommunizieren und zusammenarbeiten möchten. Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun. Einer der Gründe, warum wir auf diese Weise expandieren, ist, dass es im Iran und Afghanistan mehrere Ethnien gibt. Zum Beispiel haben wir im Iran AraberInnen, KurdInnen, TürkInnen, Aseri, ArmenierInnen, Baluchi, TurkmenInnen und in Afghanistan Usbeken, Pashtunen, Hazara, Paschai, Tadschiken. Wir haben also mehrere Artikel in verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Das heißt, die Ethnien sprechen und beachten im Grunde all diese anderen Ethnien in den zwei geografischen Regionen. Obwohl wir unsere Föderation im Jahr 2020 gegründet haben, liegt unser Hauptaugenmerk im Moment und unsere Aktivitäten in Afghanistan und im Irak und unsere Gruppe im Ausland, aber hauptsächlich in Europa. Die Bedeutung dieser Aktion ist also, dass wir auf natürliche Weise wachsen und mehr Menschen auf uns aufmerksam werden, und das ist der Grund dafür, dass wir unseren Namen änderten und uns wieder zu einer Föderation machten. Pay attention to us, and that's the reason that we change our name and restructured ourselves to a federation. Is there an ideological basis to? Gibt es eine ideologische Grundlage für die Mitgliedschaft in der Föderation? Gibt es eine gemeinsame Politik, die so streng ist wie zum Beispiel das, was man Plattformismus nennt? Oder mal sehen, was es sonst noch so gibt. In Uruguay haben sie eine Version von Plattformismus, Especifismo. Oder ist es mehr wie die Internationale der anarchistischen Föderationen, die synthetischen Anarchismus verbindet? Davon gibt es viele Sektionen in Lateinamerika und in Europa. Und habt ihr Beziehungen zu diesen anderen Föderationen? Third part of this, do you have relationships with those other federations? Our federation is basically an informal, voluntary organization. Unsere Föderation ist im Grunde eine informelle, freiwillige Organisation. Wir haben kein Hauptbuch und wir haben keinen Mitgliedsbeitrag. Weil wir im Iran keine formelle Organisation haben können, denn das macht es einfacher für uns, identifiziert zu werden. Man muss alles im Untergrund machen. Und einige unserer Mitglieder sind wirklich arm oder sehr jung. Die können ihr Geld nicht für einen Mitgliedsbeitrag ausgeben. Wir haben also keinen Mitgliedsbeitrag und wir bilden unsere Kommunikation und unsere Gruppen, indem wir uns informell miteinander austauschen. Es gibt keine Vollversammlung. Wir treffen uns häufig, wir sprechen grundsätzlich miteinander darüber, was zu tun ist, wie wir es tun müssen, und von dem gehen wir dann aus. Es gibt verschiedene anarchistische Tendenzen innerhalb unserer Organisation. Es gibt Anarcho-Egoistinnen, Anarcho-Syndikalistinnen, es gibt Anarcho-Kommunistinnen, es gibt eine kleine Gruppe von Anarcho-Punks. Es gibt viele verschiedene Gruppen, aber das Gemeinsame, was uns zusammenhält, ist im Grunde das Leben im Aufstand. Es ist die Aktion. Wir glauben, dass wir keinen friedlichen Prozess finden können, um die Regierung loszuwerden. Wir müssen aktiv sein, ohne den friedlichen Weg. Wir müssen dieses Regime zerstören. Dieses Regime und alle anderen Regime. Wir müssen auf revolutionäre Art und Weise aktiv sein. Denn es gibt keinen friedlichen Weg, mit dieser Regierung umzugehen. Die Regierung sollte uns bei dem Aufstand im November 2019 gezeigt haben, dass sie nicht einmal einen friedlichen Protest in der Region zulässt. Jede Aktion der Bevölkerung wird mit der Gewalt des Staates beantwortet. Also muss dieser Gewalt mit der Gewalt der Bevölkerung begegnet werden. Und dass wir das Regime und den Staat demontieren. The violence needs to be met with the violence of the people and for us to dismantle the regime and the state. Du sprichst den Aufstand von 2019 an. Dieser richtete sich gegen das iranische Regime, basierend auf dem, wie ich glaube, Ende von Ölsubventionen und anderer Subventionen und einem Mangel an Beschäftigung und einem sozialen Netz, unter dem die Mehrheit der Bevölkerung litt. Ist das richtig? Das ist richtig, der Novemberaufstand. Er begann damit, dass die Ölsubventionen gekürzt wurden. Etwa 50% der iranischen Bevölkerung leben bereits unter der Armutsgrenze. Die Menschen spürten also bereits den wirtschaftlichen Druck. Und nachdem die Subventionen gekürzt worden waren, kam es zu Protesten, die sich aufgrund des gewaltsamen Vorgehens des Regimes sofort in einen heißen Aufstand verwandelten. Die Leute fingen an, Anti-Regime-Slogans zu skandieren. Sie fingen an, Banken und andere Objekte zu zerstören. Sie zerstörten die Statuen der obersten FührerInnen von Khomeini bis Khamenei. Das war ein Wendepunkt für die iranische Bevölkerung. Danach traten das Regime und die iranische Bevölkerung in eine andere Phase ein. Die Mehrheit der iranischen Bevölkerung verstand, dass es keinen friedlichen Weg gibt, es keinen sanften Weg gibt, dieses Regime zu reparieren. Der einzige Weg nach vorne ist entweder ein Regimewechsel oder, wie wir als Anarchistinnen sagen, die Demontage des gesamten Staates. Könnte Mensch also sagen, im November 2019, als ich im letzten Januar Gelegenheit hatte, mit Leuten von der Föderation zu sprechen, war das kurz nach der Ermordung von Soleimani durch die USA, der Chef der Quds war? Er war, glaube ich, zu Besuch im Irak und wurde vom Trump-Regime ermordet. Und wir sprachen unter anderem über die öffentlichen Reaktionen auf die Ermordung und darüber, wer Soleimani war, und auch über die iranischen Reaktionen auf die amerikanische Intervention und das Embargo und so weiter. Aber ich frage mich, ob du das etwas wiederholen könntest. Ich glaube, wir haben nicht über den ukrainischen Flug gesprochen. Kannst du ein wenig über die Unterdrückung sprechen, die auf die Aufstände folgte, und über den Umgang mit dem ukrainischen Flug und die öffentliche Reaktion darauf? Sure. So during the November uprising and Sicher. Also während des Novemberaufstands 2019 war die Reaktion der Regierung extrem gewalttätig. Zu dem Zeitpunkt, als du dich mit einem unserer Mitglieder unterhalten hast, kannten wir die Zahlen noch nicht. Wir wussten, dass es fast 1000 waren. Wir vermuteten, dass es mehr waren. Aber wir hatten keine Daten. Das war nur eine Ahnung. Wir hatten keine zusätzlichen Informationen in dieser Hinsicht. Seitdem, erst vor 2 Monaten, kam eine neue Statistik heraus, die die Todesrate der gesamten iranischen Bevölkerung zeigt. Die wirkte erstmal unscheinbar, wie es Statistiken oft tun. Aber es gab einen interessanten Punkt dabei. Es zeigte, dass es einen kleinen Sprung im November 2019 gibt. Das sind etwa 4000 Menschen mehr als im Vormonat und 4000 mehr als im Folgemonat und mehr als im gleichen Monat des Vorjahres gestorben. Es gab diese Differenz von 4000 Personen. Wir vermuten also, dass diese 4000 Menschen alle wegen des Aufstands dort waren und wegen des Aufstands gestorben sind. Das Regime gibt keine konkreten Zahlen an. Aber das ist die direkteste Information, die wir haben, wie viele Menschen wahrscheinlich durch den Aufstand im November dort gestorben sind. Also 4000 Menschen starben in 3 Tagen aus dem ganzen Iran. Ja, das ist also passiert. Das dämpfte auch die Flammen des Aufstands ein wenig, bis das Trump-Regime Qasem Soleimani ermordete, der ein Kommandeur der Quds-Truppen der Islamischen Revolutionsgarde war. Wie du gesagt hast, besuchte er gerade den Irak und wurde auf dem Rückweg ermordet. Und das hat eine neue Reihe von Protesten ausgelöst. So that jump started another set of protests. There were like government-sponsored parades. Es gab von der Regierung gesponserte Paraden und Trauerfeiern zum Gedenken an diesen Chef der Revolutionsgarde, er war ziemlich prominent in der Unterdrückung der Bevölkerung im Iran gewesen, richtig? Ich bin mir also sicher, dass es eine Menge gemischter Gefühle in der Bevölkerung über die Hinrichtung, die Ermordung gab. Es gibt ein paar interessante Dinge dabei. Eine ist, dass Qasem Soleimani und die Quds-Truppe für die Ermordung von mindestens 100 Menschen in der Provinz Khuzestan, speziell in der Stadt Mashhad, verantwortlich waren. Sie kamen im Grunde mit Panzern und schlugen den Aufstand dort nieder. Wobei wir schätzen, dass allein in dieser Stadt in nur wenigen Tagen mehr als 100 Menschen starben. Einfach so an diesem einen Ort. Also die iranische Bevölkerung, die Mehrheit der iranischen Bevölkerung, mochte Soleimani nicht. Das Gegenteil von dem, was die westlichen Medien von den IranerInnen darzustellen versuchten. Und während das iranische Regime Soleimani gerne als einen Helden des iranischen Volkes dargestellt hätte, mochte die Mehrheit der iranischen Bevölkerung, die ihn kannte, nicht. Und diejenigen, die ihn kannten, würden nicht zu einer Beerdigung gehen, es sei denn, sie würden vom Staat dafür bezahlt, auf die Straße zu gehen. Eine Taktik, die jeder autoritäre Staat anwendet. Das ist nichts Neues. Etwas, das ich anmerken möchte, ist die Reaktion der westlichen Medien. Konkret gab es einen Artikel in der New York Times, in dem es hieß, dass die Verschmutzung, die sich zur Trauer um Qasem Soleimani, die sich in der Stadt Ahvaz versammelte, sich über 20 Meilen erstreckte. Was lächerlich ist, weil diese Stadt selbst nicht so lang ist. Nun können wir auf die Karte der Stadt schauen und dort sehen, wie lang sich die versammelten Straßen erstrecken. Und wir können messen, dass es etwa 1,5 Meilen waren. Nicht mehr als 1000 Menschen. Und all diese waren entweder Leute des Staates oder wurden dafür bezahlt, dort zu sein. Nach dem Aufstand 2019, die Regierung hat sich zusammengerissen, die Flammen des Aufstands sind ein bisschen abgeklungen, hat die Regierung ein ukrainisches Flugzeug abgeschossen. Manche sagen, aus Versehen. Wobei es einige Beweise gibt, dass sie es wussten, dass sie zweimal auf dieses Flugzeug geschossen haben. Und die Ausrede, die sie uns geben, war, dass sie es zum Absturz bringen wollten. Wir schossen das zweite Mal, weil wir nicht wollten, dass es in der Luft verbrennt. Was so eine lächerliche Aussage ist, dass es mich wütend macht. Es nur zu erwähnen, macht mich wütend. Sie haben das Flugzeug zweimal beschossen. Zuerst haben sie darüber gelogen. Zuerst behaupteten, oh, wir haben nichts abgeschossen, das waren wir nicht. Dann behaupteten sie, wir waren es, aber nicht aus Absicht. Dann, als die zweite Rakete kam, sagten sie, oh ja, der zweite Schuss war absichtlich, dass sie es runterholen wollten. Das waren so schreckliche Ausreden, dass es einen den Verstand raubt, wer sich diese Ausreden überhaupt ausgedacht hat. So begann eine weitere Reihe von Protesten und Aufständen. Die Menschen waren bereits dabei, besonders die Studentinnenbewegungen im Iran, Anti-Regime-Slogans zu skandieren. Die Menschen protestierten im ganzen Land. Natürlich wurden Menschen während der Proteste verhaftet. Es wurden auch Menschen getötet, hingerichtet, nachdem sie rauskamen. Diese Beerdigungen und Versammlungen, die überfüllt mit Menschen waren, waren während des Beginns der Covid-19-Pandemie. Und die iranische Regierung wusste bereits, dass diese Pandemie im Iran stattfindet und sich ausbreitet. Sie entschieden sich dafür, Stärke zu zeigen und zu zeigen, dass die iranische Bevölkerung Qasem Soleimani sehr unterstützt und von seinem Tod betroffen war. Sie inszenierte seine Beerdigung in mehreren Städten, in denen sie eine riesige Anzahl von Menschen auf engem Raum zusammenferchten. Und bei einem dieser Vorfälle, die deswegen passiert sind, gab es eine Massenpanik während der Beerdigung in Kerman, der Heimatstadt von Soleimani. Am 7. Januar 2020 kam es während dieser Beerdigung zu einer Massenpanik, bei der 56 Menschen getötet wurden. Der andere Effekt dieses Gedränges von Menschen auf engem Raum, um in den internationalen Nachrichten gut auszusehen, was alle autoritären Regime benutzen, um ihre Stärke und die Unterstützung der Bevölkerung zu zeigen, obwohl es diese nicht gibt, ist, dass während dieser Beerdigung die Covid-19-Pandemie im Iran bereits präsent war. Und wir vermuten, dass ein Großteil der Menschen sich während dieser Beerdigungen angesteckt haben. Denn die Menschen drängten sich auf engem Raum und sie übten keine soziale Distanzierung oder so etwas aus. Und sie trugen auch keine Masken. Und wir vermuten, eigentlich wissen wir, dass das iranische Regime wusste, dass Covid-19 vorhanden war und dass es vielleicht problematisch war und dass es bereits in verschiedenen Ländern den Tod von Tausenden von Menschen verursacht hat. Aber um Stärke zu zeigen, haben sie beschlossen, diese öffentlichen Beerdigungsveranstaltungen ohne jegliche Vorsichtsmaßnahmen für die Covid-19-Pandemie stattfinden zu lassen. Kannst du etwas mehr darüber sagen, wie die Leute im Iran mit Covid-19 umgegangen sind, nachdem es sich zu verbreiten begann und die Leute sich dessen bewusst wurden? Und auch, wenn du etwas über Afghanistan weißt? Gibt es derzeit Impfstoffe und hast du einen Anstieg der Infektionen durch diese neue Delta-Variante von Covid, wie sie es nennen, gesehen, die aus Indien gekommen ist? Gab es Lockdowns? Und ich werde die Gefängnisfrage danach stellen, wenn das okay ist. Also ich schätze mal, und ich weiß, dass das jetzt eine sehr lange Frage ist, ich erinnere mich, dass ich schon früh gehört habe, dass das iranische Regime beschlossen hat, 54.000 Gefangene vorübergehend als Gesundheitsmaßnahme freizulassen. Offenbar getrieben von der Befürchtung, dass es zu einer Massenausbreitung innerhalb der Gefängnisse kommen würde. Was eine bemerkenswerte Sorge um die öffentliche Gesundheit zu sein scheint. Während zum Beispiel das US-Regime und die staatlichen Regime hier kein Interesse daran hatten und lieber Menschen im Gefängnis sterben lassen. So let me answer your second question first. Yes, they were. Also lass mich zuerst die zweite Frage beantworten. Wie du sagst, gab es ein paar tausend Gefangene, die freigelassen wurden. Aber all diese Gefangenen waren keine politischen Gefangenen. Sie hatten keine politischen Aktivitäten. Die politischen Gefangenen wurden in den Gefängnissen festgehalten. Viele von ihnen haben sich auch mit Covid angesteckt. Ich weiß, dass einige von ihnen deswegen gestorben sind. Das Regime benutzt Covid im Grunde als Henker. Zur zweiten Frage, wie die Erfahrung mit Covid im Iran und in Afghanistan war. Nun, einige Verwandte unserer Mitglieder bekamen Covid. Glücklicherweise hatten unsere Mitglieder, die Covid bekommen haben, keine schweren Folgen. Es gab keine schweren Verläufe. Sie haben es geschafft, das Ganze gut zu überstehen. In Afghanistan ist die Situation etwas schlimmer als im Iran. In Afghanistan hat sich das Coronavirus in letzter Zeit sehr schnell ausgebreitet. Ein Teil des Problems ist, dass es in Afghanistan massive Arbeitslosigkeit gibt und die Leute wieder arbeiten wollen und die Arbeitsplätze keine sicheren Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 praktizieren. Außerdem gibt es in Afghanistan weniger sauberes Wasser und sanitäre Anlagen. Und seit dem jüngsten Krieg mit den Taliban ist Covid-19 keine Priorität mehr. Der Krieg mit den Taliban ist eine Priorität. Und das hat auch zu einem Anstieg der Verbreitungsrate von Covid-19 in Afghanistan geführt. Was die Impfung angeht, so sind im Moment nur etwa 2,5-3% der iranischen Bevölkerung geimpft. Die iranische Regierung hat entschieden, dass sie die Impfstoffe aus den USA oder anderen westlichen Ländern nicht akzeptiert, sondern ihren eigenen Impfstoff in Zusammenarbeit mit Russland und China herstellen will. Das iranische Volk vertraut der Regierung nicht. Also selbst wenn der Impfstoff auf den Markt kommt und verfügbar ist, würde sich die große Mehrheit der Menschen nicht impfen lassen. Was irgendwie verständlich ist, denn wenn wir nicht wissen, ob der Impfstoff so effektiv sein wird oder die Nebenwirkungen so minimal sind wie bei den anderen Impfstoffen. Da die Regierung bei keinem anderen Thema transparent und vertrauenswürdig ist, können wir ihr auch nicht bei diesem Thema vertrauen. Das macht die Situation mit der Impfung im Iran sehr schlimm. Niemand wird sich impfen lassen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass Covid-19 in der iranischen Bevölkerung endemisch wird. Das ist keine gute Situation. Ich denke, als Reaktion darauf, abgesehen von den Freilassungen von Gefangenen in den Vereinigten Staaten, war vieles von dem, was man erlebt hat, einfach die erzwungene Schließung von öffentlichen Räumen und die Drohung, dass die Polizei die soziale Distanzierung erzwingen würde. Es gab dann irgendwann Infrastruktur für Tests und wie in den USA üblich, wird die Mehrheit der Menschen für das Brechen der Ausgangssperre bestraft. Die meisten Ausgangssperren kamen wegen der massiven Proteste gegen die Tötung von Schwarzen und People of Color durch die Polizei, aber auch die Mehrheit der Menschen, die unter Repressionen durch die Regierung wegen des Bruchs der Ausgangssperre litten, waren Obdachlose oder Menschen, die die Polizei sowieso angreifen würde, wie schwarze People of Color und arme Menschen. In vielen anderen Ländern, wie in Italien, Griechenland und Spanien, in Großbritannien, wurden die Ausgangssperren eher von der Regierung verhängt. In China haben sie Patrouillen mit Drohnen durchgeführt. War so eine erzwungene Abriegelung auch die Reaktion der iranischen Regierung auf die Pandemie? Oder war es etwas anderes? Und was war das? Iranian government did not really enforce lockdown like that. Die iranische Regierung hat nicht wirklich eine solche Abriegelung durchgesetzt. Zu Beginn der Pandemie verließen viele Menschen die Städte, um in den Nordiran zu gehen. Normalerweise machen das nur Bougie-Leute. Sie gehen in die nördlichen Städte, um in ihren Villen zu leben, um im Grunde die Auswirkungen zu überstehen. Aber sie selbst waren es, die Covid-19 ins Land brachten. Und die Mehrheit der Menschen in der nördlichen Region des Irans wurden krank. Sie bekamen Covid. Es breitete sich dort viel schneller aus. Und die BewohnerInnen dieser Provinzen wollten einen Lockdown. Sie wollten, dass die Leute aufhören, in ihre Villen zu reisen und herzukommen und noch mehr Viren zu verbreiten. Aber die Regierung hörte nicht auf sie. Sie erlaubte den Leuten immer noch, an alle Orte zu reisen. Und danach taten sie etwas, das so kontraintuitiv ist. Selbst jetzt beim darüber nachdenken ist es für mich sehr verwirrend. Die Leute, die in ihre Villen rannten, die Bougie-Leute, wollten dann zurückkommen. Sie dachten, okay, die wollen uns hier nicht, also gehen wir dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Die Regierung hat dann eine Quarantäne verhängt. Sie sagte, okay, ihr bleibt jetzt da drüben. Sie hatten es zumindest vorübergehend verboten, zu reisen. Und was du zu den anderen Regierungen gesagt hast, im Iran wurde Covid-19 als Repressionsmittel eingesetzt, zur Zerschlagung der Demonstrationen, als eine Hinrichtungsmethode für politische Gefangene. Sie setzten soziale Distanzierung durch, wenn es um Demonstrationen gegen das Regime ging. Wenn es aber um eine staatlich geförderte Versammlung ging, waren sie damit völlig einverstanden, dass es keine soziale Distanzierung gab. If it was for a state-sponsored gathering, they were completely okay with that. They did not enforce any social distancing. Was ich eigentlich meine, es liegt nur one behind und nicht deine Langeweile. Nö. Nerv mich nicht mit deinen Luxusproblemen. Man braucht erst mein Zuhause und kann dann in Quarantäne. Alle Grenzen sind jetzt dicht auf diesem Planet. Und sich abgrenzen zu können, ist ein Privileg. Ja, Solidarität international und nicht Europas Außengrenzen als Massengrab. Virus, miroir, sinistre, d'une société malade, pandémie capitaliste. Quel prix à une vie, à la crise climatique. Quand on ferme les frontières pour des intérêts économiques, on parle des solidarités. Mais pour nous, pas pour eux, la quarantaine nous manifeste que le triage est déjà fait. Pour combattre les symptômes, on ignore le problème. Contaminé par la peur, overdose de nous-mêmes. Αυγή, δρόμοι, ζωή σε καραντίνα. Πλασάρουν ασφάλεια, βιτρίνα με στολή. Κάνονται αόρατε ζωέ από την άλλη σε κελί. Και δεν μετράνε σε καμία στατιστική. Αγωνό καταστολή και ξεπούλημα τη υγεία. Τώρα το χρεώνουν ευθύνη ατομική. Μέτρα ραμμένα για μια στην κοινωνία που τη θένε ανελεύθερη και υποτακτική. USA, somos hijos de la tierra. Like a mice in the cage. Image and loyalty will not be tamed. No survival, working class can't roll. Corporations sucking money and they're getting more. There's a call on the street of the world hall. Military brutalized my people. We revolution will survive, power to the people. I raise my fist up, fighting for my people. Step out, gun, shot, bullets. A trigger to kill us. A trigger to kill us. A trigger to kill us. Bullets. A trigger to kill us. Bullets. Bullets. Humans in this city got to know their status. Sat in tombs, standing still. They are gold like statues. Proper minds, thin lines. News on life, walking by us. Drones patrol the sky. Drones patrol the sky. Yeah. Und Jahrzehnte gespart. Und jetzt wollt ihr klatschen für die Pflegekraft. Ihr redet von Solidarität im Land. Doch wer regelt denn mit Peter Arzt im Regelbedarf? Sterbende Menschen an Grenzen mit Stacheldraht. Deine Upper Class aufgebaut auf einem Massengrab. Ich bin nicht immun gegen die Krise, doch voll Tatendrang. Für Gegenmacht weltweit in der Nachbarschaft. La Solidaridad se ramificó en continentes. El capitalismo ataca sin precedentes. Hacen de la pre negocio de su gente. Egoísmo falacia, la rabia es permanente. Pero olvidaron que las almas no tienen fronteras. We ran down the public health system, privatized those services. My people are aware it's not in the air, capitalism, the crisis. It's a system of billionaires, breeding conditions of starvation, sickness and anger. They say it's a lockdown, we call it a knockdown. Cause clearly they don't care, working class livelihoods vanishing into thin air. We declare revolution here and there. So, il faut qu'on soit tous unis. You also mentioned before we got onto the before we started recording how. Du hast auch erwähnt, dass die iranische Regierung chinesischen Geschäftsleuten erlaubte, auch nach Bekanntwerden der Covid-Pandemie noch einzureisen, was wie eine Opferung der Gesundheit der Bevölkerung erschien, um am Ende die Geschäftsmöglichkeiten der Bourgeoisie zu erhöhen. Ist das eine faire Zusammenfassung? Increase the business opportunities of the bourgeoisie and of the governing class. Is that a fair summary? Yeah, so when the COVID-19 pandemic became apparent to be a huge and destructive thing. Ja, als sich die COVID-19-Pandemie als eine riesige und zerstörerische Sache herausstellte, als andere Länder anfingen, die Flughäfen zu schließen, hat die chinesische Regierung die Reisen nach und aus China gestoppt hat, tat die iranische Regierung das nicht. Also hielt die iranische Regierung die Flughäfen offen. Sie erlaubte den chinesischen Geschäftsleuten, in den Iran und aus dem Iran zu reisen und nach Europa zu reisen. Im Grunde also hat die chinesische Bourgeoisie, die iranische Bourgeoisie und die iranische Regierung als Schlupfloch für diese Reisebeschränkungen benutzt. Bis dann tatsächlich auch die Reiserouten durch den Iran geschlossen wurden. Wir vermuten also, dass ein großer Teil der iranischen Bevölkerung, die an Covid erkrankt ist und die Verbreitung des Virus im Iran auf diese Reisen zurückzuführen ist. Die iranische Bourgeoisie ist stark mit der Regierung verbunden. Das mag eine Randnotiz sein, aber ich denke, es ist erwähnenswert, dass vor der iranischen Revolution 1979 das Schah-Regime die Macht in den Händen des Schahs konsolidieren wollte. Also schuf er eine Einparteienherrschaft, die die gesamte politische Macht in seiner Hand konsolidierte und ging auf die Religion und den Markt, das Kapital los. Und er wollte die Kontrolle über beide gewinnen. Nun, das ging nach hinten los, denn die religiösen Institutionen und die Mullahs verbündeten sich mit den Kapitalisten des Marktes, des Bazars. Und das führte zur Revolution 1979. Das islamische iranische Regime hat es geschafft, alle drei Mächte zu vereinigen. Es gibt keine effektive politische Macht, die sich dem iranischen Regime entgegenstellen kann. Es ist eine Diktatur. Die religiösen Institutionen sind in den Händen des islamischen autoritären Regimes. Die meisten ihrer Finanzinstitutionen werden entweder von hochrangigen Mitgliedern des Regimes oder von ihren Freunden und Verwandten bekleidet. Und wenn wir jetzt also von der iranischen Bourgeoisie sprechen, meinen wir im Grunde die Söhne und die Verwandten der höheren Ränge des iranischen Regimes. So funktioniert es im Iran. Die ganze Macht ist im iranischen Regime konsolidiert. Die iranische Bourgeoisie, für die Geschäfte ließen sie die Flughäfen offen und sie reisten auch selber ins Ausland. Die Söhne der Oberen und des Regimes, sie machten einfach weiterhin Urlaub in verschiedenen Ländern. Es gab noch eine andere Sache, die während der ersten Covid-19-Welle geschah. Es gab ein Schlupfloch für die chinesische Bourgeoisie, chinesische Geschäftsleute, die in den Iran reisten und den Iran als Drehscheibe nutzten, um in verschiedene andere Länder zu reisen, die für China selbst gesperrt waren. Und die ganze Sache war, dass die iranische Bourgeoisie direkt mit der Machtstruktur im iranischen Staat verbunden ist. Sie selbst reisten auch in andere Länder, um Urlaub zu machen, um aus dem Iran herauszukommen und vielleicht die schlimmsten Auswirkungen von Covid-19 zu überstehen. Aber sie waren bereits krank, als sie ins Ausland reisten. So verbreiteten sie die Krankheit weiter. Worst effect of the COVID-19, but they were already sick, so they, when they were traveling abroad, they spread the disease further. Yeah, and just a quick reminder to listeners that. Und nur eine kurze Erinnerung an die Zuhörerinnen. In Südafrika breiteten sich Infektionen wahrscheinlich deshalb aus, weil Flugzeuge mit Leuten aus New York City dort landeten, die dorthin geflogen sind, als sich die Infektionen bereits verbreitet hatten. Wahrscheinlich haben sie die Krankheit mitgebracht. Ich weiß, dass es wahrscheinlich in Mailand eingeschleppt wurde, wo es einen großen Ausbruch gab, weil reiche Geschäftsleute sich nicht um die möglichen Auswirkungen ihrer Interaktion kümmerten. Also verbrennen sie einen Haufen fossiler Brennstoffe in einem Flugzeug, damit sie irgendwo Urlaub machen oder ein Geschäftstreffen abhalten können. Eine hoffnungsvolle Sache, die wir von vielen Orten auf der Welt gehört haben, waren Geschichten über Menschen, die als Reaktion auf die doppelte Katastrophe des staatlichen und wirtschaftlichen Versagens in der Pandemie eine florierende gegenseitige Hilfe geschaffen haben und diese ausbauen. Wie war das im Iran und in Afghanistan? Wie reagierten die Behörden, wenn es Fälle gab, in denen Menschen ihre eigenen zivilgesellschaftlichen Antworten schufen? Wurde das als Bedrohung angesehen und wurden diese gegenseitigen Hilfsbemühungen fortgesetzt? So, one of the examples of the mutual aid in Eines der Beispiele für die gegenseitige Hilfe im Iran nach der Ausbreitung des Coronavirus war die Stadt Isfahan, in der die Menschen beschlossen, keine Mieterhöhungen zuzulassen und die Mieten sogar um einen erheblichen Beitrag zu senken. Aber andere Aktivitäten der gegenseitigen Hilfe wurden, wie du gesagt hast, als eine Bedrohung für das iranische Regime gesehen. Sie mögen es nicht, wenn Menschen sich selbst organisieren und versuchen, für sich selbst zu sorgen, weil das als eine Aktion gegen das Regime gesehen wird. Selbst wenn einige Leute versuchen, anderen ethnischen Minderheiten im Iran zu helfen, fangen sie an, Anschuldigungen gegen sie zu erfinden, dass sie gegen das Regime handeln, dass sie Separatisten sind, dass sie mit einer ausländischen Entität zusammenarbeiten, um das Regime zu demontieren. Sie stellen Behauptungen über Organisationen gegenseitiger Hilfe auf, die die Leute versuchen aufzubauen, um im Grunde genommen all das zu unterbinden. Wenn im Iran etwas passiert, dann ist es leider im kleineren Rahmen und wird im Untergrund sein. Denn eine öffentliche Selbstorganisation der Menschen ist nicht erlaubt. Unfortunately, on the smaller scale, and it's gonna be underground. They do not allow public self-organization from. Um ein wenig das Thema zu wechseln: Der frühere US-Präsident Trump hatte als Antikriegspräsident versprochen, die US-Truppen bis Mai diesen Jahres aus Afghanistan abzuziehen, und dieses Datum wurde auf den 11. September verschoben, zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den USA. Und das wurde von Biden, dem aktuellen US-Präsidenten, geändert. Im März sagte Präsident Ghani in Afghanistan, dass er an einem Friedensprozess und demokratischen Wahlen mit den Taliban arbeiten oder dies zumindest anstreben würde. Es ist auch klar, dass die USA und die NATO-Mächte zwar versuchen, ihre Truppen im Land abzubauen, aber sie werden das Land nicht vollständig verlassen. Sie werden Sicherheitskräfte, Analysten, Spezialeinheiten, private Auftragnehmer und einen Großteil der damit verbundenen Infrastruktur zurücklassen. Ich habe mich gefragt, wie für die Genossinnen aus Afghanistan das nächste Jahr aussehen könnte. Was sind ihre Sorgen, Befürchtungen und Hoffnungen? Erwarten Sie, dass die Taliban die bestehende Zentralregierung in Kabul ablösen werden? Die USA glauben, dass das nicht länger als 6 Monate dauern wird. Und wie könnte das aussehen? So, let's start with the analysis of our comrades in Afghanistan. Fangen wir mit der Analyse der Genossinnen in Afghanistan an. Diese ist, dass die Regierung in Afghanistan wahrscheinlich Kabul halten wird. Auch wenn sie vielleicht alles andere verliert, wird sie ihre Kräfte in Kabul konzentrieren und zumindest diesen Ort retten. Aber da du Ghani und die Friedensverhandlungen mit den Taliban erwähnst, aus einem der Berichte, die wir von unseren Genossinnen in Afghanistan erhalten haben, geht hervor, dass die Regierung in Kabul vor den Verhandlungen 5000 Taliban-Mitglieder freigelassen haben. Und während den Verhandlungen haben sie weitere, nach und nach 7000 Taliban-Mitglieder, freigelassen. Das hat die Moral der Taliban und ihre Kräfte gestärkt. In diesem Moment sieht es also so aus, als wären die Friedensverhandlungen gescheitert. Und natürlich sind sie das, denn sie haben etwa 12.000 ihrer Mitglieder zurückbekommen. Warum sollten sie mit der Regierung verhandeln? Eine andere Sache, die ich erwähnen möchte, ist, dass wir eine Woche lang die Kommunikation mit unseren Genossinnen in Mazar-i-Sharif in der Provinz Balkh verloren hatten. Erst vor ein paar Stunden haben wir die Kommunikation wiederhergestellt. Und der Grund, warum wir die Kommunikation verloren hatten, war, dass die Taliban die Glasfaserkabel gekappt hatten. Sie haben es geschafft, sie aus Mazar-i-Sharif zurückzudrängen, und anscheinend haben sie es auch geschafft, die Glasfaserkabel zu reparieren. Also haben wir es geschafft, die Kommunikation wiederherzustellen. Ja, sie sagen dort, dass die Kämpfe in der Nähe von Mazar-i-Sharif so intensiv waren, dass es eine der Taktiken, die die Taliban anwandten, war, die Stromleitungen zu zerstören. Sie zerstörten die Kommunikationsleitungen, damit die Bevölkerung nicht um Hilfe bitten kann. Ohne die Stromleitungen würden viele ihrer Infrastruktur nicht funktionieren, was den Taliban zugute käme. Was also den Rückzug der USA betrifft, so haben die US-Truppen in Afghanistan, obwohl sie angeblich eine Gegenkraft zu den Taliban waren, durch ihre Anwesenheit und ihre Aktionen in Afghanistan die Bemühungen der Unabhängigkeitsbewegungen in Afghanistan gestoppt. Es gibt wenig bis gar keine unabhängigen Bewegungen gegen die Taliban. Alles, was im Moment existiert, ist entweder von der Regierung oder ist von der religiösen oder einer anderen politischen Partei, die ihr eigenes Ziel hat. Sie wollen ihre eigenen politischen Ziele erreichen. Sie sind nicht etwas, dem wir vertrauen und mit dem wir zusammenarbeiten können, weil unsere Ziele und Werte nicht die gleichen sind. political goals and regional goals, they're not something that we can trust and cooperate with because our goals and values are not the same. Speaking from a US perspective as someone who... Wenn ich aus einer US-amerikanischen Perspektive spreche, als jemand, der sich daran erinnert, als die USA in Afghanistan einmarschiert sind, und wenn ich den US-Dialog und die Machtspieler darüber reden höre, dann kam die humanitäre, liberale Antwort in den USA häufig von einer Position des »Wir müssen dort sein, um für Stabilität zu sorgen«. Also, zuerst war das RAWA, die Revolutionary Afghani Women's Association, die als Argument für die militärische Intervention der USA benutzt wurde, um zu sagen, dass für eine feministische Gesellschaft oder für eine Gesellschaft, in der, übrigens sind die USA keine feministische Gesellschaft, aber sie sagen, damit die Frauen in Afghanistan nicht in ein theokratisches, patriarchalisches und stark repressives System gezwungen werden, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, den Raum freizuhalten, um etwas aufzubauen, damit die Menschen in Afghanistan ihr Territorium zurückerobern können. Oder was auch immer. Das war das Argument vieler wohlmeinender Menschen in den USA. Ich glaube, sie sind immer noch besorgt. Ja, die Besatzung war schrecklich, aber wenn wir uns zurückziehen, wird es einen Zusammenbruch geben und es geht weiter, wie vorher. Es gibt keine andere Option. Entweder die US-Besatzung oder die Menschen leben unter der Herrschaft der Taliban. Und ich denke, mit dem, was du über die Ausrottung jeglicher unabhängiger Bewegungen in Afghanistan gesagt hast, die eine Art Alternative bieten könnten oder etwas, das im eigenen Land wächst und die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen in Afghanistan erfüllt, die nicht unter der Taliban-Herrschaft leben wollen und auch der Warlord-Regierung nicht vertrauen. Sie wissen, dass sie nicht in der Lage war, zu gedeihen. Es ist fast so, als ob die US, ich sage nicht, dass die Taliban ein Krebsgeschwür sind, aber es ist so, als würden die USA und die US-Bevölkerung und die Regierung und das Militär das Problem angehen, als wäre Afghanistan ein Organ in einem Körper oder ein Körper und die Taliban ein Krebsgeschwür. Und das US-Militär eine Chemotherapie und wir müssten das Land bestrahlen, anstatt die Zivilgesellschaft als ein Immunsystem zu unterstützen, das sich selbst regulieren würde. Ich gebe den USA und der NATO und dem Westen in dieser Sache eine Menge Macht, was sich seltsam anfühlt. Aber ich möchte nur irgendwie auf die Kurzsichtigkeit der Denkweise hinweisen, die die Menschen im Westen durch unseren humanitären Ansatz über das Senden von Bomben und Drohnen, wie in den letzten 20 Jahren gedacht haben. Ja, zu diesem Gedankengang. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es Genossinnen in Mazar-i-Sharif, die erwähnen, dass die Taliban die Glasfaserkabel gekappt haben und dass sie deshalb keine Kommunikation hatten, keine Internetkommunikation, um mit uns zu kommunizieren. Meine erste Reaktion war, wie inkompetent ist die afghanische Regierung und die US-Regierung, dass sie ihre Glasfaserkabel, die für die Kommunikation so essentiell sind, so leicht zugänglich gemacht haben, dass die Taliban sie zerstören konnten. Also ich glaube nicht, dass das US-Regime daran dachte, ein Heilmittel zu sein. Sie dachten an ihre eigenen Ziele, nämlich, dass sie sich in der Region etablieren wollten, um sie dem Einfluss der Taliban und Al-Qaida zu entziehen. Und sie wollten, dass sie so wenig wie möglich vom Iran beeinflusst wird, weil das iranische Regime auch Kräfte in Afghanistan hat. Sie würden gerne eine Miliz in Afghanistan haben. Sie würden sehr gerne ihre Revolution in ihre Nachbarländer exportieren, wie sie es in Palästina, im Libanon, im Irak, in Syrien tun. Und das Gleiche gilt für Afghanistan. Die US-Regierung hatte bestimmte Ziele, die, glaube ich, darin bestanden, dass sie die Taliban gerne loswerden wollten. Aber nach den ersten paar Jahren nach der Invasion stellten sie fest, dass dieses Ziel nicht möglich war. Ich glaube, ihre Ziele änderten sich dahingehend, dass sie einfach die Position halten wollten, damit sie Macht ausüben und Einfluss auf die benachbarte Region nehmen können, um im Grunde Druck auf das Nachbarland Iran auszuüben und eine Basis zu haben, um innerhalb der Region viel reibungsloser agieren zu können. Die Unabhängigkeitsbewegungen der Bevölkerung wird als eine aufständische Bewegung angesehen, die durch ihre antiaufständische Protokolle bekämpft wird. Is viewed as an insurrectionist movement, which is stamped out by as a herder anti-insurrectionist protocols. Is your impression that people in the Federation... Hast du den Eindruck, dass die Leute in der Föderation innerhalb Afghanistans glauben, dass, wenn die USA abziehen, die afghanische Regierung in der Lage sein wird, Kabul und vielleicht einige umliegende Gebiete zu halten, die im Grunde genommen Festungen sind, wie ich es verstehe? Und wird es so sein, dass der Rest des Landes irgendwie unter theokratischer Herrschaft der Taliban leben wird? Oder leben sie tatsächlich schon unter der Herrschaft der Taliban? Und wird es Raum für organischen, organisierten Widerstand und Autonomie geben? Wird das möglich sein? Resistance for autonomy, will that be able to occur? So before Taliban starts this new conquest. Also bevor die Taliban diese neue Eroberung in den letzten Wochen begonnen haben, haben wir versucht, ein Projekt zu starten, ein paar Projekte in Afghanistan. Wir haben bereits darüber gesprochen. Wir waren im Grunde genommen dabei, einige der Projekte in Afghanistan zu finalisieren. Eines davon war die Gründung eines anarchistischen Magazins, das monatlich oder zweiwöchentlich erscheint. Wir veröffentlichen es online. Das würde im Grunde unsere anarchistische Präsenz in der Region erhöhen und wir bezweifeln, dass wir mehr Druckmittel haben, um mehr zu tun. Aber die Taliban haben uns im Grunde genommen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten diese Projekte, die wir hatten, verwerfen. Unsere Kräfte sind so klein, dass sie es nicht alleine schaffen. Wie ich schon gesagt habe, gibt es keine anderen Bewegungen, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Wir haben es mit mehreren Organisationen versucht, die uns nominell näher stehen, aber das Problem ist, selbst wenn wir sagen, okay, lasst uns zusammenarbeiten, auch wenn wir uns nicht mögen, mögen Sie Anarchistinnen überhaupt nicht. Sie sind komplett anti-anarchistisch und wir können in keiner Weise eine Zusammenarbeit oder ein Bündnis aufbauen. Im Grunde sieht es so aus, als ob die Taliban bereits 70-80% der Region Afghanistans in ihrer Gewalt haben. Ja, also die Taliban sind schon da. Die Regierung hält vielleicht Mazar-i-Sharif, vielleicht Kabul, einige andere Städte in der Region wie eine Festung, wie du erwähnt hast. Aber unsere Priorität ist es, unsere Genossinnen, die in Afghanistan leben, zu retten und zu sichern. Alle anderen Projekte, die wir in der Region hatten, sind im Moment auf Eis gelegt, bis es wieder weitergehen kann. Wir werden sehen, was wir tun können. Wir sprechen mit unseren kurdischen Freundinnen und versuchen zu sehen, ob es irgendwelche Erfahrungen aus Rojava gibt, die sie mit uns teilen können, da sie in der Lage waren, ISIS im Norden Syriens erfolgreich zu bekämpfen. Vielleicht haben sie einige Erfahrungen, die sie mit uns teilen können. Aber das ist wirklich schwer, denn die anarchistische Präsenz in Afghanistan ist eine kleinere und weiter verstreute, als dass es möglich wäre, eine starke und unabhängige Bewegung ohne die Hilfe von irgendjemandem zu schaffen. Im Moment versuchen wir einfach, unsere Genossinnen in Afghanistan zu helfen. Im Moment arbeiten wir daran, einen Fonds einzurichten, um unseren Genossinnen finanzielle Hilfe zukommen zu lassen, damit sie Nahrungsmittelsicherheit haben. Wir wollen ihnen einen Stromgenerator besorgen, nur für den Fall, dass die Taliban beschließen, dass sie noch eine Stromleitung bombardieren wollen. Und wir versuchen, ob wir ihnen Waffen besorgen können. AK-47er. Das letzte Mal, als wir mit unseren Genossinnen in Afghanistan darüber sprachen, kostete eine AK-47 $500. Wir versuchen, welche für sie zu besorgen. Es wurde vorgeschlagen, sie zu klauen und sie auf eine andere Weise zu beschaffen. Aber nach Analyse der Situation konnten wir das nicht sicher tun, ohne unsere Genossinnen zu gefährden. Also haben wir beschlossen, zuerst Nahrung zu beschaffen und dann die Stromversorgung zu sichern. Dann besorgen wir ihnen Waffen und danach gibt es den Vorschlag, dass wir uns Satelliteninternet oder Satellitentelefon besorgen sollten, um die Kommunikation zu erleichtern und dauerhafter zu machen. Wenn wir also Geld bekommen und wenn eine Finanzierung möglich ist, werden wir es nur für diese Projekte ausgeben. Für den Moment. Einige unserer Genossen denken darüber nach, auszuwandern, aber sie sind nicht sicher über die aktuellen Trends, die aktuelle Situation in Afghanistan. Wie wir bereits erwähnt haben, sind die USA seit 20 Jahren dort. Die Menschen sind dort damit geboren und aufgewachsen, alles während der US-Besatzung. Eines der Ziele der USA war es, den Menschen nicht zu erlauben, unabhängige Kollektive und Gemeinschaften zu entwickeln, um sich selbst zu verteidigen, weil das ihre Bedeutung und ihre Präsenz in der Region untergraben hätte. So viel dazu. Because that would undermine their importance and their presence in the region. So that's that. So jumping back across borders, because anarchists don't believe in or respect borders. Nochmal zurück über die Grenze, denn AnarchistInnen glauben nicht an Grenzen und respektieren sie auch nicht. Sowohl im Iran als auch in den USA fanden in den letzten 8 Monaten Wahlen statt. Wir haben Biden hier. Und die IranerInnen haben Ebrahim Raisi bekommen, der als konservativer Hardliner beschrieben wird. Was erhoffen sich die iranischen GenossInnen von ihrer neuen Exekutive? Wie sehen Sie die Auswirkungen der Wahl von Biden in den sogenannten USA auf die Menschen im Iran? Nicht um die USA so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern mehr um anzuerkennen, dass es eine Auswirkung hat. First thing first, I want to make a note of the successful boycott of the Iranian election by the. Zunächst möchte ich auf den erfolgreichen Boykott der iranischen Wahlen durch die iranische Bevölkerung hinweisen. Vor der Wahl gab es viel, viel Propaganda und Aktionen, die uns ermutigten, die Wahlen zu boykottieren. Am Tag der Wahl war die Mehrheit der Wahlkabinen überall verlassen. Und außerhalb des Irans gab es einige Wahllokale, da sind Leute hingegangen und haben protestiert und die Wähler dort schikaniert und identifiziert, weil die meisten von ihnen mit dem Regime verwandt sind. Wir fanden heraus, dass sie die Söhne und Enkel der höheren Ränge der Regierung sind und sie kommen gerade aus dem Urlaub und wollten wählen gehen. Wir haben also, während wir in verschiedenen Ländern protestierten, die Leute gefunden, die für die Islamische Republik Iran wählen. Die Mehrheit der Wahlkabinen war also verlassen. Das Regime behauptet, dass etwa 40% der Menschen gewählt hätten, was offensichtlich eine Lüge ist. Nicht viele Menschen haben gewählt. Die Leute wussten schon vor der Wahl, dass Ebrahim Raisi Präsident werden würde. Denn sie haben Zustimmung produziert. Also alles wurde in dieser Richtung veranlasst, um Ebrahim Raisi als Präsidenten anzukündigen. Das Regime verfolgt ein bestimmtes Ziel, indem es Ebrahim Raisi zum Präsidenten macht. Er bekleidete während der Wahl 1979 viele Positionen im Iran. Und eine davon war, dass er Teil des Todeskomitees war. Die meiste Zeit war er in einer richterlichen Position in der Regierung. Und er war involviert in der Tötung von Tausenden von politischen Gefangenen im Sommer 1988. Wir vermuten, dass er als direkte Antwort auf den Aufstand im November 2019 und die Proteste Anfang 2020 ausgewählt wurde. Und gerade jetzt gibt es einen riesigen Arbeitsstreik der Zuckerrohrsyndikalistenorganisation im Iran, die eine Liste der teilnehmenden Arbeiter veröffentlicht haben. Und es gibt etwa 57 Organisationen von 57 verschiedenen Unternehmen aus verschiedenen Industriesektoren, die alle an diesem Streik teilnehmen. Und das bedeutet, dass Tausende und Abertausende von Menschen in diesem Moment streiken. Ebrahim Raisi, so vermuten wir, wurde als Reaktion auf all diese Streiks zum Präsidenten des Irans ausgewählt. Die Regierung verfügt über keine Basis in der Bevölkerung, wie ich schon sagte. Und nach den Protesten von 2019 und 2020 vertrauen die Menschen dieser Regierung nicht mehr. Und sie sind nicht einmal optimistisch, was die Reform dieser Regierung angeht. Die Mehrheit der Bemühungen und Gedanken drehen sich um die Ablösung des Regimes oder, für uns Anarchistinnen, um die komplette Demontage des Staates. So wurde Ebrahim Raisi gewählt, um im Grunde den gesamten Widerstand im Iran zu zerschlagen und zu zerstören. Er ist rücksichtsloser und er hat Erfahrung in der Justizabteilung, wie erwähnt wurde. Also ist seine Funktion in dieser Abteilung klar. Zu Biden in Bezug auf die Islamische Republik Iran, die Wiederaufnahme des Gesprächs mit dem iranischen Regime in Bezug auf die nuklearen Vereinbarungen ermöglicht eine Atempause für die iranische Regierung. Wenn die iranische Regierung etwas mehr Geld produzieren kann, die Sanktionen nur ein wenig gelockert werden würden, würden sie es für die Unterdrückung der Bevölkerung ausgeben. Wir wissen davon, weil es, ich glaube, ein 25-jähriges Verhandlungsabkommen mit China und dem Iran gab, in dem China einige Punkte erhielt. Es erlaubt die Kontrolle über einige Ressourcen im Iran, die bedeutend sind, besonders im Persischen Golf, unten im Süden. Und im Gegenzug hat der Iran eine ökonomische Atempause und auch Anti-Aufstand-Tools erhalten, wie die Erhöhung der Überwachung, Tränengas und andere Aufruhr-Unterdrückungstools. Also Bidens Verhandlungen mit dem Iran würden wahrscheinlich der iranischen Regierung helfen, mehr finanzielle Mittel zu beschaffen, wovon ein erheblicher Teil verwendet wird, um die Menschen zu unterdrücken. Aber es muss gesagt werden, dass auch die Trump-Regierung mit ihren Sanktionen dem iranischen Volk nicht geholfen hat. Zum Beispiel, wenn wir unseren Mitgliedern im Iran helfen wollten, Finanzmittel zu erhalten. Wir mussten viele Hindernisse überwinden, denn ich bin in den Vereinigten Staaten und ich kann die Gelder wegen der Sanktionen nicht direkt aus den USA in den Iran schicken. Ich musste viele weitere Schritte durchlaufen, was viel teurer ist, um unsere Mitglieder im Iran zu unterstützen, um ihre Projekte im Iran zu finanzieren. Die Sanktionen waren also nicht wirklich hilfreich für uns. Aber weniger Sanktionen würden dem Staat wahrscheinlich mehr Spielraum geben, was es ihnen erlaubt, die Menschen effektiver zu unterdrücken. Less sanctions probably gonna be give more breathing room to the Iranian government, which allows it to repress the people more effectively. Ich weiß, dass es vor einem Jahr eine Diskussion über einen Podcast gab, ich glaube auf Persisch. Hast du Vorschläge für Menschen außerhalb des Irans und Afghanistans, unabhängig davon, ob sie Persisch sprechen oder lesen können, wie sie sich mit den anarchistischen Kämpferinnen im Iran und in Afghanistan und anderen Menschen, die in der Föderation aktiv sind, solidarisieren können? Oder wo sie sich über relevante Neuigkeiten informieren können? Du hast erwähnt, dass es bald eine Spendensammlung geben wird, um Leute in ihrem Überleben in Afghanistan zu unterstützen. Ich werde gerne die Kontaktinformationen darüber weitergeben, wenn es soweit ist. Zunächst einmal möchte ich dir für das Gespräch und das Interview mit uns danken. Und ich möchte all unseren Genossinnen danken, die unsere Perspektive und unsere Geschichten mit dem Rest der Welt geteilt haben. Als wir die Berichte unserer anarchistischen Genossinnen in Afghanistan veröffentlichten, wurden sie in mehrere Sprachen übersetzt und weit verbreitet. Wir wissen das wirklich zu schätzen und danken jedem Einzelnen von euch. Ansonsten arbeiten wir, wie gesagt, daran, unsere Genossinnen in Afghanistan finanzielle Mittel zukommen zu lassen, um ihnen beim Überleben zu helfen. Für andere Projekte haben wir im Moment noch nichts bereit, aber wir werden sie ankündigen, sobald sie fertiggestellt sind. Du hast etwas über das letzte Jahr erwähnt, in dem wir über den Podcast gesprochen haben. Wir können jetzt einen Podcast haben, aber vielleicht nicht auf Persisch, sondern auf Kurdisch. Aber er ist noch in der Entwicklung. Wir versuchen immer noch einen Satelliten zu finden, um über Satellit in den Iran zu senden. Denn die Mehrheit der iranischen Menschen und Haushalte hat eine Satellitenschüssel. Das ist eine Sache, die im Moment nicht so sehr von der iranischen Regierung unterdrückt wird. Wenn wir also die Möglichkeit hätten, wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich an die iranische Bevölkerung zu senden, das wäre die beste Option für uns. Aber wir arbeiten im Moment an dem kurdischsprachigen Podcast. Außerdem möchten wir unsere Solidarität mit den Menschen in Kanada gegen ihr schreckliches, völkermörderisches Regime ausdrücken. Außerdem sind wir solidarisch mit den Bewegungen auf der ganzen Welt, von Kolumbien bis Myanmar. Wir beobachten all diese Aufstände. All das ist ein Kampf gegen den Staat und den Kapitalismus. Und wir sind solidarisch mit euch, Genossinnen. In Bezug darauf, was die internationale anarchistische Gemeinschaft für uns tun kann, um ihre Solidarität zu zeigen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, der Rest der Föderation würde zustimmen, dass man die Revolution bei sich zu Hause beginnen sollte. Beginnt den Aufstand bei euch. Im Grunde so wie in den USA. Was wir beim George Floyd-Aufstand erlebt haben, war inspirierend, sehr kraftvoll. Und wir hoffen, das auch dieses Jahr wieder zu erleben. Macht einfach ein paar Aktionen, die ihr letztes Jahr gemacht habt. Ein paar aufrührerische Aktionen. Zündet ein paar Autos an, verbrennt ein Polizeiauto, brennt ein paar Banken nieder oder sowas in der Art. Ich hoffe, ihr habt wieder einen heißen Sommer. Da würde ich gern dabei sein. Ehrlich gesagt hilft uns das ungemein. Lasst uns diesen Sommer so gestalten wie den letzten. Der Grund dafür, dass das die beste Form der Solidarität ist, ist unserer Meinung nach, dass der westliche Imperialismus, die westlichen Regierungen, bestimmte Gruppen unterstützen. Im iranischen Fall unterstützen sie die iranischen Monarchisten und die Mujahideen, die unter anderem das Ziel haben, den iranischen Staat zu übernehmen. Im Grunde benutzen sie die Monarchisten, um einen Marionettenstaat zu errichten. Wir Anarchistinnen sind natürlich nicht dafür. Wir möchten den Staat abschaffen. Wir wollen keinen Marionettenstaat zugunsten des Kapitalismus und des westlichen Imperialismus. Also indem wir die US-Regierung oder westliche Regierungen wie die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, alle westlichen Staaten delegitimieren. Durch Delegitimierung, durch Aufstände und Unruhen, helft ihr uns, unsere Kämpfe besser zu führen. Unsere Kämpfe sind miteinander verbunden. Jede Schwäche eurer Regierung hilft uns und jeder Riss in der Rüstung unserer Regierung würde euch helfen. Lasst es mich anders ausdrücken. Die iranische Regierung unterstützt verschiedene Milizen in Palästina, Libanon, Syrien, Afghanistan, in der ganzen Region und im Jemen. Wenn das iranische Regime geschwächt wird, können die Befreiungsmomente und Bewegungen der Bevölkerung in diesen Regionen weiter gestärkt werden. Sie werden weniger unterdrückt, weil die Milizen keine Unterstützung mehr bekommen. So können sie wachsen und ihre Kämpfe besser gewinnen. Oder wenn Menschen in Palästina es schaffen, sich zu befreien und nicht in die Hände der Hamas zu fallen, würde das die iranische Regierung schwächen, was uns erlaubt, ihre Zerstörung weiter zu vollenden. Es gab ein Video von einem libanesischen Aktivisten vom großen Aufstand 2019. Ich denke, wir haben 21 Aufstände überall auf der Welt im Jahr 2019. 2019 war ein Jahr der Revolution. Der libanesische Aktivist sagte: Revolution im Iran, Revolution im Libanon, Revolution in Palästina. Also lasst uns in jedem Land eine Revolution haben. Ich danke dir vielmals. In Palestine. Let's have a revolution in every country. Thank you very much. Yeah, I love that. Comrade, thank you so much. Das klingt super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen und die Mühe gemacht hast, dieses Gespräch zu führen. Und bitte gib auch an die Genossinnen in der Föderation ein Danke und Wertschätzung und Liebe weiter. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Thank you very much, Comrade. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich wieder bei uns gemeldet hast. Wir wissen das auch wirklich zu schätzen. We really appreciate it. Absolutely. Als es noch dem Bundestag gefiel, gab es wirklich mal in unserem Staat das Grundrecht auf Asyl. Bis 93, Änderung der Gesetze, Änderung der Grundrechte und Rechte. Menschenherzen vom Westen Deutschland bis hin in den Nordblock. Wo, wo, wo wart ihr in Rostock? Wo, wo, wo wart ihr in Rostock? Wo seid ihr jetzt? Es wird weitergehetzt. Europa, geschlossene Festung, die Mauern so hoch, abgeschottete Festung. Militärisch sichern sie die Grenzen ab. BGR täglich auf Menschenjagd. Rein darf nur wirtschaftlich verwertbare Ware. Sortiert nach Nützlichkeit, Menschen werden zur Ware. BRD Asyl heißt in Baracken zu leben. Und der deutsche Mob steht mit Fackeln daneben. Erst Bullenschikane ohne Rücksicht zu nehmen. Dann Zwangsausreise zurück in das Elend. Also Partisanen, es ist immer noch das Beste. Sprengt alle motherfucking Abschiebekräste. No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight nur in order. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden. No border, no nation, stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border, fight nur in order. Feuer hey, und Flamme, ja, den Abschiebebehörden. Ein nationaler Politiker, ich schreib pack diesen Sack. Steck den Spinner mal ins Innere von einem Abschiebeknast. Werd ihn ein, ohne dass sie ihn sich verabschieden lassen von seiner Familie, so wie man das mit ich bin einer der wenigen Flieger auf einem aktiven Ast. Mein Kampf bedeutet, dass ich kontra über den Takt fliegen lass. Ich höre stetig nur Themen wie die Steuer braucht eine Senkung. Wir brauchen kein Deutschland, die Welt braucht eine Wendung. Ich schicke lebendige Menschen in ein Ausreisezentrum. Nachdem die meisten jahrelang um Ausweise kämpfen, manche helfen, indem sie denselben Trauscheine schenken. Ich wünschte, die Welt hätte überhaupt keine Grenzen. Dieses Land verlassen, keiner kriegt davon was mit, verdammt, ich kann's nicht fassen. Ohne lang zu fackeln, deportieren besser besser Menschen wegen lächerlicher Grenzen, die so sprecher sich erkämpfen. Grenzen stoppen Flucht vor dem Leid, das sie erzeugen. Und sich leiten Touren beugen, kann nur Scheiße im so bedeuten. Unnütze Migranten sind vom Staat nicht gewollt, denn in Schwarz-Rot-Gold ist grad das Boot voll. Unnütze Migranten sitzen in Abschiebehaft und der Staat schiebt sie ab. Schweigen ist akzeptant, darum kämpfe ich verbal. Kein Mensch ist illegal. Stop deportation. Sing alle Abschiebeknäste. Border, no, no nation. Stop deportation. Sing sing alle Abschiebeknäste. Border, no nation. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border. '62 gab's in unserem Staat so manchen Arbeitsplatz. Wurde bezahlt und der hat auch gut genug gearbeitet. Doch aus Menschen, die ursprünglich nicht in Deutschland wohnen. 4,2 Millionen, bis in Krise und Rezession zu teuer wurden. Und die deutschen Pisser erkannten, dass die Leute verschwanden, wenn wir sie Wirtschaftsflüchtlinge nannten. Und hier zu landen wurde gefährlich im Westen und im Ostblock. Wo, wo, wo wart ihr in Rostock? Wo, wo, wo wart ihr in Rostock? Wo seid ihr jetzt? Es wird weiter gehetzt. No border, no nation, stop the deportation. Das war jetzt das Interview vom A-Radio Berlin übersetzt. Danke nochmal dafür. Wie ihr ja mitgekriegt habt, ging es dort sehr viel um die Aufstände im Iran. Jetzt kommen wir zu Afghanistan, und zwar beziehen sich die Fragen, die Annika der Föderation geführt haben, ja auf den Truppenabzug der internationalen Truppen und die Machtübernahme der Taliban. Das ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Wir finden es trotzdem wichtig, darauf nochmal aufmerksam zu machen, da das Thema ganz schön untergegangen ist. Da spricht kaum noch jemand drüber, unter anderem ja Corona, das leidige Thema, aber auch da der Russland-Ukraine-NATO-Konflikt oder zum Beispiel die beschissene Lage an der polnisch-belarussischen Grenze. Das sind alles Themen, die sehr interessant sind, beziehungsweise beschissen, womit man sich auseinandersetzen könnte. Zum Thema Afghanistan wäre natürlich auch, stellen sich da auch Fragen im Nachhinein. Wieso musste man da überhaupt rein? Wieso ist man dann plötzlich raus und hat die Leute im Stich gelassen? Sind Militärinterventionen überhaupt sinnvoll und so weiter und so fort? Natürlich haben wir da eine Meinung dazu. Vielleicht gehen wir ja auch da in den nächsten Sendungen mal drauf ein. Was vielleicht aktuell zu der Lage in Afghanistan zu sagen ist, ja, welche Überraschung. Die Lage hat sich nicht gerade verbessert durch die Machtübernahme der Taliban. Die unperfekten, fortschrittlichen Entwicklungen, in Anführungsstrichen, also die kleinen wenigen, die es gab, gerade auch für Frauen, irgendwie wurden natürlich sofort wieder abgeschafft. Irgendwie, es kommt zu Verhaftungen, also es verschwinden Leute, die dann auch zum Teil tot aufgefunden werden. Ja, also man hätte sich ja denken können, was passiert. Aber nun zum eigentlichen Beitrag. Im August 2021 haben internationale Truppen Afghanistan nach etwa 20 Jahren Militäreinsatz verlassen. In kürzester Zeit übernahmen die Taliban kampflos Provinz um Provinz. Vorhersehbar und doch für viele scheinbar überraschend. Schon während des Abzugs und der einhergehenden Machtübernahme der Taliban versuchten viele Menschen verzweifelt, das Land zu verlassen. Das Chaos am Flughafen in Kabul und der Umgang, vor allem mit sogenannten Ortskräften, zogen international Aufmerksamkeit auf Afghanistan. Zu dieser Zeit erreichte uns auch ein Spendenaufruf der Federation of Anarchism ERA, um die Menschen vor Ort in Sicherheit bringen zu können. Auch in Karlsruhe wurden Spenden gesammelt, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Wir haben die Federation of Anarchism ERA Ende August 2021 kontaktiert. Wir haben sie gebeten, uns etwas über die Föderation zu erzählen und uns einen Einblick auf ihre Sicht der aktuellen Situation zu geben, auch explizit auf die Situation von Frauen und Kindern. Zu guter Letzt wollten wir wissen, wie wir die Menschen vor Ort unterstützen können. Ende Dezember 2021 erreichte uns die Antwort auf unsere Fragen, welche wir ins Deutsche übersetzt haben und im englischen Teil im originalen Wortlaut wiedergeben. Nun zur Beantwortung der gestellten Fragen. Das afghanische anarchistische Netzwerk ist klein, aber aktiv. Unsere Mitglieder haben immer nach einem anarchistischen Leben gestrebt, egal in welcher Situation sie sich befanden. Wenn sie zum Beispiel als LehrerInnen oder JournalistInnen gearbeitet haben, konnten sie anarchistische Botschaften an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Dass sich dieses Netzwerk nur sehr langsam ausbreiten konnte, war vor allem auf die schwierige Situation in Afghanistan zurückzuführen. Der geringe wirtschaftliche Wohlstand der Bevölkerung, die Jugendarbeitslosigkeit, das Fehlen einer stabilen Stromversorgung und die räumliche Entfernung zwischen unseren Mitgliedern veranlassten uns zu sporadischen gemeinsamen Aktivitäten. Aber selbst unsere unregelmäßigen Aktivitäten haben viele junge Menschen dazu gebracht, die wahre Bedeutung des Anarchismus zu erkennen. euthanasia. Then a second floor applies to life, you're the lever. The marketers monopolize and rape communities. Nash from the third of Pennsylvania, but it seems John's a subject, Cheryl's talking to Pakistan. Chinese immigrants deliver me, let's offer to Japan. Yep, yep, food for any food vindicator. Worse than the misinformation that stamps on container. Civilized bloodbath. Civilized bloodbath. Civilized bloodbath. Civilized bloodbath. Machines is a beef you and me. My existence is deciding. We all share the guilt. Rise by the business the nationals are built. Gone to the list of big companies comply. I believe in any instant we're living in denial. Rock, rock, rock, matter we try. We have great distance with anything we buy. Pop the beat of our mind. Civilized blood and back. World security. Civilized blood and back. Afghanistan ist ein Land, das nie ohne Krieg in Frieden gelebt hat. Wir haben immer wieder Bürgerkriege und vom Ausland angezettelte Kriege erlebt. Wir, die anarchistischen Aktivistinnen und andere, die die Situation in unserem Land politisch analysieren, gehen davon aus, dass das Endergebnis noch schlimmer sein würde als das, was sich heute abspielt. Dennoch kam es für die meisten Afghanen überraschend. Im Allgemeinen wurde die Ankunft und die Übernahme durch die Taliban während des Abkommens zwischen den Taliban und den Vereinigten Staaten diskutiert. In diesem Abkommen erklärten sich die Taliban bereit, mit der Regierung der Republik Afghanistan zu verhandeln, was jedoch während des zweiten Verhandlungsjahres jeden Tag verschoben wurde. Die Gespräche waren nur eine Verzögerungstaktik, um das Militär der Taliban darauf vorzubereiten, das Land 4 Monate nach dem Abzug der ersten ausländischen Truppen aus Afghanistan zu übernehmen. Der Krieg brach zunächst in den Provinzen aus und die Taliban übernahmen sehr schnell die Kontrolle über alle Provinzen. Die Bevölkerung Afghanistan erwartete, dass die Taliban Kabul frühestens nach 6 Monaten Kämpfen mit viel Widerstand einnehmen würde. Doch leider wurde die Nachricht von der Einnahme der Nachbarprovinz Kabul schon am Morgen verkündet und es dauerte nicht viele Stunden länger, bis Kabul am Nachmittag in den Händen der Taliban-Truppen fiel. Ein unblutiger Tod, wie man sagt. Ohne dass auch nur ein einziger Schuss fiel, brach innerhalb weniger Stunden nach der Machtübernahme durch die Taliban Panik in der Stadt aus. Am peinlichsten war, dass der gestürzte afghanische Präsident noch am selben Abend den Präsidentenpalast verließ. In der Folge flohen alle Gruppen, Staatsmänner, Politiker in alle möglichen Länder. Zurück blieb eine verängstigte Stadt voller hilfloser Menschen, der Opfer Afghanistans und schrecklicher Menschen mit Waffen, die das Blut unserer Landsleute vergossen haben. Afghanistan lebt derzeit Tag und Nacht in Angst und weiß nicht, was die Zukunft bringt. In den von den Taliban kontrollierten Gebieten sind alle privaten und staatlichen Büros geschlossen. Die Geschäfte sind geschlossen und die Verzweiflung ist in den Gesichtern aller Menschen zu sehen. Aber die Politiker und die Taliban machen immer noch Geschäfte und verteilen die Macht, ohne sich dafür zu interessieren, dass die Menschen im Land ihr Leben, ihre Kinder und ihren Stolz verlieren, weil sie ihre Heimat verlassen mussten. Die Hauptverantwortlichen für diese Situation sind dieselben Machthaber und Politiker, die schon immer mit dem Blut des afghanischen Volkes gehandelt und es verkauft haben, um an die Macht zu kommen. Government, fuck the government, fuck the government. fuck the government, fuck the government. Inside my cell is where I'm gonna be. Fuck state politics, no conformity. Fuck the system, the only way to be is free thinking anarchy. When I said fuck the government, fuck, fuck, fuck, fuck the government, fuck the government. When I said fuck the government, fuck, fuck, fuck, fuck the government, fuck the government. Von dem Tag an, an dem die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den Taliban begannen, waren viele Taliban-Gegner nicht optimistisch und sahen ihr Leben keineswegs als sicher an. All diese Menschen, insbesondere Aktivistinnen, versuchen derzeit, Afghanistan zu verlassen. Denn die Taliban haben sowohl durch die Jahre der direkten Herrschaft als auch indirekt durch Angriffe auf Frauen und andere Aktivistinnen der Gemeinschaft zerstört. Die allglatten Worte der Taliban, die angeblich die Aufmerksamkeit der Regierungen der Welt auf sich ziehen und ein Chaos verhindern sollen, sind unglaubwürdig und sollten nicht geglaubt werden. Den Taliban zufolge gibt es eine Garantie für die Freiheit und die relativen Rechte der Frauen, die nach den Anstrengungen und Opfern vieler tapferer Frauen erreicht wurden. Ich persönlich sehe meinen sozialen Status und den anderer aktivistischer Frauen allein durch die Existenz der Taliban-Herrschaft in großer Gefahr. Die internationale Solidarität! Auch die internationale Solidarität! Die wichtigste Hilfe für das afghanische Volk, insbesondere für die Frauen und die Jugend dieses Landes, besteht darin, dass die Menschen in den westlichen Ländern Druck auf ihre Regierung ausüben. Kein Einwanderer aus ihrem Land auszuweisen und alle Flüchtlinge aufzunehmen. Kein glücklicher Mensch will seine Heimat verlassen. Heute sind die Menschen in Afghanistan dazu gezwungen, sie müssen leben, sie müssen sich und ihre Kinder ernähren. Aber es gibt kein Brot, um den Hunger zu stillen, und keinen Unterschlupf, der sie vor den Kugeln des Feindes schützt. In einem zweiten Schritt können sie spenden, nicht pauschal, sondern für einzelne Personen, damit diese aus der Hölle namens Afghanistan herauskommen und ihren Familien helfen können, Afghanistan selbst zu verlassen. Wie wir gehört haben, hat Europa, insbesondere Deutschland, die Aufnahme von Einwanderern aufgegeben und sich nicht dazu verpflichtet, dies zu tun. Ich weiß also nicht, wie wirksam das Einladungsschreiben an Deutschland sein kann. In der Zwischenzeit hat auch Deutschland einige der sogenannten Ortskräfte aus Afghanistan aufgenommen. Öffentliche Aufmerksamkeit erregte unter anderem die Initiative Luftbrücke Kabul, die bis Ende Dezember mehr als 1100 Menschen bei der Flucht unterstützen konnte. Realität sind leider auch die Befürchtungen geworden, dass die zugesprochenen Freiheitsrechte durch die Taliban nichts als leere Worte sind. Hunderte Taliban-Gegner wurden ermordet und die Rechte von Frauen auf schnellstem Wege zunichte gemacht. Afghanistan befindet sich in einer humanitären Katastrophe. Nicht nur die Unterdrückung durch die Taliban, die kollabierte Lebensmittelversorgung trifft die Bevölkerung hart. Unterstützt Initiativen wie die Luftbrücke Kabul. Initiativen, die vor Ort tätig sind, machen die Menschen in eurem Umfeld und der Politik darauf aufmerksam, dass euch die Menschen nicht egal sind. So. Dieser Bericht, wie nochmal zur Wiederholung, findet ihr auf annika.noblogs.org. Ja, der Post ist auch schon ein bisschen älter, also jetzt nicht so alt, 2-3 Wochen. Und zwar vom 24.01.2022. Jetzt spielen wir Musik. Und weiter geht's. Und wieder mal einer dieser Tage. Ein Fixum. Jetzt sind wir fast am Ende unserer Sendung und wie versprochen noch ein paar Terminhinweise. Und zwar möchte ich mit Termin vom Café Noir beginnen. Kann leider noch nicht öffnen, ist aber trotzdem schon aktiv. Wir haben ja auch in der letzten Sendung schon ein bisschen berichtet. Und zwar gibt es vom Café Noir aus immer jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat eine Küche für alle. Genau am, und zwar immer ab 19 Uhr am Friedrichsplatz. Schaut aber lieber öfters nochmal auf die Facebook-Seite oder auf den Blog, falls sich da uhrzeittechnisch oder örtlich was ändert. Dann geht es weiter und zwar geht es endlich wieder mit inhaltlichen Veranstaltungen los, aber erstmal noch online. Und zwar findet am 17.02. um 18 Uhr der Vortrag Radikale Umweltbewegung, Vergangenheit und Gegenwart statt, veranstaltet vom Café Noir. Vortragende sind Menschen vom Glitzerkatapult aus Berlin. Die Online-Zugangsdaten findet ihr auf dem Blog und auf Facebook vom Café Noir. Der Online-Raum wird dann kurz vor der Veranstaltung frei, also geöffnet, sagen wir es mal so. Genau, weiterhin ist vielleicht passend zu unserem regionalen Thema eine Veranstaltung geplant, und zwar mit Peter Nowak. Der hat ja mit mindestens zwei anderen Menschen ein Buch herausgebracht, Corona und linke Kritikunfähigkeit. Dieser Vortrag oder diese Buchvorstellung soll dann so Anfang März stattfinden. Genau, das war es erstmal so zum Café Noir, was das Café Noir demnächst so vorhat. Und dann hat es aber noch zwei weitere wichtige Termine, so zum Beispiel der 23. Februar wird es wieder eine Fackelmahnwache geben in Pforzheim zum Gedenken an die alliierten Bombardierung. Also das ist eine Nazi-Kundgebung, dazu wird es Gegenproteste geben. Da würde ich mal sagen, könnt ihr euch selber im Internet informieren. Und natürlich ist ja dann auch bald der 8. März, der Internationale Frauenkampftag. Es wird auch Aktionen in Karlsruhe geben. Natürlich wäre es schön oder ist es schön, dass es auch das ganze Jahr über Kämpfe und Aktionen zu dieser Thematik gibt. Ähnlich wie beim 1. Mai, sollte auch jeder Tag 1. Mai sein. Auch da könnt ihr euch demnächst bestimmt genauer im Internet informieren, wo ihr euch beteiligen könnt. Und damit war es mal wieder mit unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch informiert, vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht, die Musik. Zum Beispiel, sonst ist es ja eher oft bedrückend, was wir berichten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es manchmal schwierig ist, schaltet nächsten Monat wieder ein. Es ist auch ein einfach zu merkender Termin. Heute ist der 13.01. Nächsten Monat ist es der 13.02. wieder zwischen 18 und 20 Uhr auf 104,8 MHz oder im Livestream unter querfunk.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Spürst du die Ruhe? Es ist diese Ruhe, spürst du die Ruhe? Es ist diese Ruhe vor dem Sturm, spürst du die Ruhe? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Unsere Wut bricht aus, renn durch die Stadt mit Kapuzen auf. Ha! Zu viel Wut im Bauch, werden aktiv, keiner ruht sich aus. Ha! Wir rennen durch die Straßen im Dauerlauf, brechen durch Schranken und klettern auf Mauern rauf. Ein Menschenmeer, immer mehr tauchen auf, voller Energie, uns geht hier die Power auf. Die Stadt ist außer Atem, die Stimmung ist aufgeladen. Menschen gehen auf die Straßen, bereit, alles für den Traum zu wagen. Die Stadt ist außer Atem, Menschenmassen stehen auf den Straßen. Die Stimmung ist gereizt und aufgeladen, da bleibt alles stehen. Um kurz aufzuatmen. plötzlich ist Ruhe. Es ist diese Ruhe vor dem Sturm. Spürst du die Ruhe? Das ist die Ruhe. Gespenstische Ruhe. Spürst du die Ruhe vor dem Sturm? Es ist diese Ruhe.